Beispiel. Guten Tag. Sie haben die Nummer des Kinos am Stadtpark gewählt. Unser Programm am Samstag, den 8. März. 16 Uhr, Knut und seine Freunde. 18 Uhr, Die wilden Kerle 5. 20 Uhr, Unsere Erde. Die Kasse öffnet eine halbe Stunde vor der ersten Vorstellung. Eintrittspreise für alle Filme: Kinder 5 Euro, Erwachsene 8 Euro.